Sollen wir dann über Filme reden, die keiner gesehen hat? Das können wir eigentlich machen. Ich weiß zum Beispiel, dass du 3 Def Adam reviewt hast. Den habe ich auch gesehen. Mit dem Captain America gegen den bösen Spider-Man. Und Santo. Genau, und Santo, genau so hieß der. So einfach, so total nichts irgendwie mit der Vorlage zu tun in haben. So einfach nur ein Spider-Man, der alle killen will. Bei 3 Def Adam schlägst du sowieso nicht Kiomas Beitrag beim Total Recall. Das Stimmt, war ja, wirklich das ein. ist wirklich, das war auch das erste Video, was ich gesehen habe. Ich habe ernsthaft im Internet geschaut, ob jemand im deutschsprachigen Raum schon mal eine Rezension zu 3D gemacht hat. Und dadurch bin ich auch das erste Mal auf Keoma gestoßen. Und Okay, der unbekannteste Film bei mir ist nämlich Dilla, Indiana Jones. Ein Film mit Shiran Chevy, den ich persönlich sogar gut finde. Das ist eigentlich ist es so ein, es ist nicht direkt Bollywood. Die haben nämlich für die europäische Schnittfassung haben sie nämlich der, komplett die Sing- und Tanzszenen rausgeschnitten. Das ist so ein Abenteuerfilm, wo eben halt so ein Schatz gesucht wird. Es ist eben halt so ein ja, also klar, Indiana Jones, Indian Jones, man merkt schon die Zusammenhänge, aber eben halt, es ist so ein, ja, wie soll man sagen, pack Jackie Chan, der ein bisschen steifer ist, ohne Asiaten, vermischt es jetzt mal mit auf der Jagd nach dem grünen Schatz vom Nil. Ne, wie hieß der Film? Auf jeden Fall der Film hier mit, Juwel vom Nil. genau, der Juwel vom Nil. Und ja, dann kannst du dir das ungefähr vorstellen. Also Shiran Chevy ist sowieso, den kennt man hierzulande, glaube ich, gar nicht. Ist aber da in seinem Land, wo ich glaube, der ist sogar Inder irgendwie, ist der voll der Star. Nee, aber das ist so, also das ist so einer meiner Geheimtipps, die ich immer mal wieder aussprechen kann. Indiana Jones, das ist so eine Mischung, weil da haben sie auch damals, gut, von 2004 ist der, aber der hat auch damals einen Preis bekommen für visuelle Effekte. Weil, gut, wenn du den jetzt natürlich mit Hollywood-Produktionen vergleichst, von den Ja, Effekten, klar. die sie da eingebaut haben, ist es natürlich ein Witz. Aber eben halt diese Fantasy-Elemente, die sie da eingebaut haben, ist für einen indischen Film, ist es schon, ja okay, klar, es gab ja dann später so ein paar Shah Rukh Khan-Filme, da hatten sie auch so ein paar Effekte drin. Aber so für einen indischen Film ist es schon rund. Es wirkt auf jeden Fall wie so ein 80er-Jahre-Abenteuerfilm. Und dementsprechend kann ich da echt auf jeden Fall mal sagen, dass man da einen Blick riskieren könnte. Der geht so fast 2 Stunden. Und ja, und hätten sie die Lauf, da hätten sie da noch die ganzen Tanz- und Sing-Szenen drin, würde der Film 3 Stunden gehen. Die haben also quasi für den europäischen Markt haben sie so diese kompletten typischen indischen Sing- und Tanzszenen rausgeschnitten. Und das tut dem Film auch gut. Aber Nazis kommen vor? Nee, es kommen keine Nazis drin vor. Ich weiß, dass es einen indischen Film namens Dear Friend Hitler gibt. Der sagt mir überhaupt nichts. Der ist vor ein paar Jahren gedreht worden, so ganz, es ging irgendwie um eine Brieffreundschaft zwischen Gandhi und Hitler, weil die sich offenbar Briefe zugeschickt haben. Warum sollten die sich Briefe gegeneinander schicken? Ja, Gandhi hat Hitler Briefe geschickt, er solle mal ein bisschen runterkommen und nicht so aggressive Politik machen. So richtig schön klischeehaft. Ja Mensch, Adolf, denk doch mal nach, sei doch nicht so fies zu den Leuten. Dear Friend Hitler, so hat er auch immer die Briefe begonnen. Er hat ihn immer mein Freund Hitler genannt. Also ich sehe es gerade, das von 2011. Da fuck. Ich habe es nur mitbekommen, als er gedreht worden ist. Ob er dann wirklich rauskam oder so, weiß ich nicht. Also ich habe nichts, ich weiß nichts über diesen Film. Ich finde das Cover allein schon genial. Das ist so halb die Nazi-Uniform und daneben so eben halt Gandhi mit einem Stock. Also mein unbekanntester Film, ich habe gerade nachgeguckt, ist wahrscheinlich gar nicht mein unbekanntester Film, weil das eine Keoma-Empfehlung war. Eine Keoma-Empfehlung. Ja, das ist Killing in Istanbul. Ist das auch so ein Turksploitation-Film? Ja, das ist totale Turksploitation. So richtig Ende der 60er noch in Schwarz-Weiß. Und es gibt eine Killing-Trilogie und ich habe, glaube ich, den ersten und den zweiten Teil gesehen. Und Killing in Istanbul ist der zweite Teil. Und es fängt, glaube ich, irgendwie noch so als Superheldenfilm an. Im ersten Teil ist irgendwie Killing der Böse oder so. Und wird dann noch von einem Superhelden gejagt, aber dann entwickelt er sich über die Filmreihe irgendwie immer mehr zur Hauptfigur und im dritten Teil soll er dann der totale Badass sein, irgendwie. Und ja, Killing Istanbul, ich weiß gar nicht mehr, worum es in der Handlung groß ging. Killing ist auf jeden Fall so ein Typ, der hat so ein Skelettkostüm an, beziehungsweise ich konnte nicht wirklich verstehen, ob er tatsächlich untot ist oder sich einfach nur so kleidet. Und da hat er irgendwas von einem Professor gestohlen, wollte die Herrschaft an sich reißen. Es war was ganz Bescheuertes auf jeden Fall. Also quasi eine Parodie zu James Bond mit einem Typen, der ein Skelettkostüm anhat. Ja, so kann man es ungefähr nennen. Nur dass da halt nicht wirklich. Es gibt ja Turksploitation-Parodien zu James Bond, aber dafür ist das Ganze noch viel zu alt. Es ist halt mehr so eine Abenteuergeschichte, so voller Klischees und mit sehr, sehr vielen Prügeleien, wie es halt für Turksploitation so üblich ist. Da wird sich alle 5 Minuten geprügelt. Wo wir gerade so bei Turksploitation-Filme sind, hast du mal türkisch Star Wars gesehen? Ja, ich habe mal eine ganze Turksploitation-Reihe gemacht. Das heißt, ich habe alles Mögliche an Turksploitation gesehen. Die haben ja eiskalt, haben sie ja irgendwelche Filmsequenzen aus Star Wars genommen, allein schon im Opening Ja, das bei ist etwas Star Typisches Wars. für Turksploitation gewesen, dass sie zum Beispiel in jedem Turksploitation-Film irgendwie Filmmusiken aus anderen Filmen übernehmen. Und ich weiß, dass bei Turkish Star Wars in jeder Actionsequenz der Raiders Marsch, also Indiana Jones, fett spielt, wenn sie eine Actionsequenz haben. Da ist immer dieses da da da da da da. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber dass man die Macher nicht im Nachhinein, gut, ich meine, das waren jetzt Filme alles aus den 60er und 70er Jahren, aber dass man die dafür immer heute noch nicht zur Rechenschaft gezogen hat, wundert mich schon. Also ganz, ganz dreist ist Türkisch Exorcist, also der türkische Exorzist. Da klauen sie die Melodie, meine ich, und sie drehen den Film Shot für Shot nach. Also es ist nicht einfach nur billig gemacht, es ist auch wirklich eins zu eins kopiert. Das war richtig heftig und es ist auch noch komplett langweilig. Ich bin aber sowieso kein großer Fan vom Exorzisten. Also bei Turksploitation, das ist so wirklich eine der Sachen, die wenig Leute gucken oder kennen, wo ich tatsächlich ein paar Filme geguckt habe. Ich habe meine eigenen Turksploitation-Favoriten und ich habe halt so Filme wie Türkisch Exorzist, nannte ich schon, die ich nicht nochmal gucken würde. Was ich, ich habe nicht sehr viele Turksploitation-Filme gesehen, Ich auch nicht, nein. weil die meisten nicht mit deutschem Untertitel oder so im Internet verfügbar waren. Ja, ich musste auch viele, also das meiste, ich glaube, ich habe es nur mal geschafft, dass ich drei der Verdammten mit deutschen Untertiteln gesehen habe. Ansonsten waren sie alle englisch. Ich meine, gut, bei so einem Film wie drei Englische der Verdammten. Untertitel kann ich noch, aber das Ding ist, viele findest du gar nicht Untertitel und das tut dann richtig weh. Ich hätte mir sehr gerne türkisch Wizard of Oz gesehen. Oh Gott. Aber das fände ich aufgrund der Kostüme, das wäre mit Sicherheit, ich meine, so für uns Trash-affinen Leute, würde es auf jeden Fall mal so mit Sicherheit auch mal einen Blick wert. Also, ja, ich meine, das ist so ein Thema für sich, Turksploitation, weil da einfach so viel neu und eigeninterpretiert würde. Und heute gibt's, ich meine, man kann die Turksploitation-Filme, kann man schon mit den Asylum Studios vergleichen. Sie haben einfach so mal drauf gepfiffen, was das Original sagt und haben eine komplette Eigeninterpretation und mit wenig, mit kleineren Mitteln haben sie etwas auf die Beine gestellt. Ja, da stimme ich zu. Ich habe zwei Favoriten, was Turksploitation anbelangt. Das sind einerseits türkisch Superman. Oh, der ist super, der ist super. Superman Dönüni Yüspor oder so heißt der. Der Genau. ist richtig, weißt du, weil da habe ich mir den Film angesehen und habe gesagt, okay, wenn das jetzt nicht billigst Effekte wären, wäre der Film richtig geil gewesen. Und gerade Superman hat in Hollywood nicht die allerbesten Adaptionen abbekommen. Aber der ist wiederum richtig geil geworden. Der türkische Superman ist super, also Trash-Freunde können da echt mal rein, also allein schon dem sein Gegenspieler, ach du Scheiße. Und auch sehr geil finde ich Turkish Star Trek. Nicht Star Wars, sondern Turkish Star Trek. Den habe ich nie gesehen, den muss ich noch nachholen. Ja, das Ding ist, es gibt offenbar so im türkischen Film eine Thürist Ömer Reihe. Und es geht um einen Landstreicher namens Ömer, der irgendwie rumläuft. Der irgendwie rumläuft und so Abenteuer erlebt. Und in dem Film wird der mal eben auf die Enterprise gebeamt. Da hast du so türkische Duplikate der ganzen Enterprise-Crew. Das ist so hammergeil. Ich sehe das gerade mit Erol Amak. Ich glaube, das scheint so ein türkischer Trash-Star zu sein. Ja, und dann freundet sich der Landstreicher mit Spock an und so eine Scheiße. Das Plakat sagt mir, der Landstreicher scheint auch vulkanische Ohren zu haben. Ja, das ist... Aber warum hat er... Moment. Auf dem Poster von Türkisch Star Trek ist ein etwas Dinosaurierartiges, ich würde schon fast sagen Godzilla-artiges Wesen abgedruckt. Ja, nun, ich glaube, das Godzilla-Wesen selbst kam nicht vor. Ich weiß nur, dass es aus einer tatsächlichen Star Trek-Folge abgekupfert war. Wo es irgendwie ein Wesen gibt, das Salz braucht zu überleben. Und dann werden irgendwie Menschen umgebracht und aufgelöst, damit da die Körpersalze rausgenommen werden können. Irgendwie hat sich der Film diese Folge vorgeknöpft und klar, mit türkischen Effekten wirkt das dann mega lächerlich und scheiße. Die sind dann halt auf einem ganz anderen Planeten, den die Enterprise-Crew selbst nicht kennt. Und auf einmal verschwinden dann die Red Shirts, weil sie umgebracht werden, damit man an die Körpersalze rankommt, ja? Dann merken sie, dass es da irgendwie einen Professor gibt, der mit einem Wesen komische Experimente macht. Also müssen die quasi an Körpern lecken, damit sie überleben. Es ist nur ein Ding. Ich glaube, es ist eine Frau, aber sie ist auch irgendwie ein Wesen. Ich weiß es nicht mehr. So ein Gestaltwandler. Aber sie braucht auf jeden Fall... Also sie geht dann einfach auf die Leute hin und dann lösen sich die Körper von denen aus. Dann schätze ich heraus, dass sie irgendwie Salze braucht, damit sie überleben kann. Das heißt... Sie lässt einfach die Körper auflösen und nimmt dann die Salze raus oder irgend sowas. Es war komisch. Großartig. Auf jeden Fall bei meiner Liste der unpopulärsten Filme habe ich noch drei richtig geile Dinge unten. Okay. Ich habe einerseits Killdozer. Das ist ein 70er Jahre Fernsehfilm aus Amerika. Und es geht darum, dass es gibt eine Insel auf dem Pazifik, im Pazifik und da sind Bauarbeiter. Die sollen da was bauen. Und da landet irgendwie so eine außerirdische Substanz, die Besitz von Dingen ergreifen kann. Auf jeden Fall geht es dann den ganzen Film über darum, dass diese außerirdische Substanz einen Bulldozer an sich reißt. Dieser Bulldozer dann, ohne dass jemand drin sitzen würde, über die Insel Amok fährt und die ganzen Bauarbeiter einen abmurkt. Das ist richtig schön scheiße. Jetzt gerade mal meine Liste der relativ unbekanntesten Filme durch. Ich habe tatsächlich in den Film der nicht bekanntesten Filme habe ich ein Sequel zu Der Unsichtbare. Der hatte den deutschen Titel Der Unsichtbare kehrt zurück. Du meinst also aus den alten Horrorfilmen? Richtig, aus diesen Filmen aus den späten 30ern, Anfang 40er Jahren. Das ist ein Film, den fand ich jetzt gar nicht so schlecht, weil warum ich den überhaupt geschaut habe, war, weil Vincent Price in diesem Film mitspielte. Der hatte aber jetzt nicht so eine tragende Rolle, weil damals war auch noch nicht so seine Blütezeit und da fing das ja damals erst an, dass Vincent Price eben halt so in den Fokus rückt und dass er große Rollen bekommt. Und der ist hierzulande, ist eben halt Der Unsichtbare kehrt zurück. Ist der, glaube ich, auch noch gar nicht auf DVD erschienen. Also ich kann mich jetzt irren, aber ich glaube, der wurde nur mal im Fernsehen ausgestrahlt. Da könnte ich aber jetzt lügen, da müsste ich jetzt mal im Nachhinein nachforschen. Ich habe mir den nämlich mal von einem Kumpel geliehen, der hatte mal eine TV-Aufnahme, hat er sich eben halt auf DVD gepresst. Ich frage mich jetzt nicht, auf welchem Kanal der mal lief. Auf jeden Fall muss er wohl irgendwie mal im Nachtprogramm gelaufen sein. Er ist nicht im Entferntesten so gut wie der Unsichtbare, also wie der erste Teil des Unsichtbaren, weil das Ganze spielt auch hier in einem Dorf, in so einer kleinen, ganz kleinen Vorstadt. Und da kommt es dann natürlich auch wieder zu diesen typischen Effekten und viel Nebel und Dunkelheit. Auf jeden Fall gemessen an der Zeit ist es auf jeden Fall schon ein Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen könnte. Das Spiel hat natürlich auch wieder diese Krimi-Elemente drin und eigentlich ist er ja gar nicht der Böse und trotzdem passieren Morde und aufgrund seiner Tatsache, dass er eben halt der Unsichtbare ist, ist er natürlich ein bisschen geisteskrank geworden und legt eben halt ja, ein Verhalten an den Tag, was jetzt nicht so typisch ist, wie das mit anderen Menschen ist. Und es ist auch wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich meine, wer den Unsichtbaren gesehen hat, der weiß ungefähr, was auf einem zukommt. Ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Ich glaube von 19. Ah, jetzt muss ich doch mal kurz einen Blick bei Google reinwerfen. Er ist von 1940, der Unsichtbare Boah, kehrt zurück. krass. Hier habe ich noch was richtig, richtig Seltenes, wo ich dir versichern kann, dass ihn die allerwenigsten geguckt haben. Inchon ist ein Kriegsfilm von 1981 mit einem Hammercast, Hauptrolle Laurence Olivier, Okay. den du ja sicher kennst, Hamlet und so, ne? Natürlich. Jacqueline Bisset spielt mit. Die war in den 70ern so eine größere Nummer. Hat nicht sehr viel gemacht, was man unbedingt kennen müsste. Und in Nebenrollen hast du unter anderem Richard Roundtree, Chef, Ja. und Toshiro Mifune, die sie im Samurai, die ganzen Akira Kurosawa-Filme. Ja, ich, ja, alles klar. Sind schon First-Class-Names, die du hier hast, ja? Regie Terence Young, den du als Regisseur der ersten James-Bond-Filme kennst. Das klingt ja jetzt, allein schon von den Fakten, die du hier auftischst, das scheint ja, allein schon davon scheint das ja ein Garant zu sein, dass das eigentlich ein unterhaltsamer Film ist. Ja, hat viele Preise gewonnen, nämlich ganze 4 goldene Himbeere. Bitte was? Ja, der Film ist desaströs gewesen, weil das ein einziges Produktionsdesaster war. Er ist nie weltweit irgendwo für den Heimvideomarkt erschienen. Du hast nicht mal in Amerika eine DVD davon im Handel. Und der ist nur ein einziges Mal wieder ausgegraben worden. Und zwar, weil ihn irgendein christlicher Sender in Amerika mal gesendet hat. Und dann haben ein paar Leute den geguckt, ihn aufgenommen. Von daher gibt es so Bootleg-Aufnahmen davon. Das heißt, du kannst ihn legal gar nicht sehen. Ich bin gerade fassungslos. Also ich meine, wenn ich mir allein die Fakten anschaue, was ist denn da schiefgelaufen, dass dies kein sehenswerter Film ist? Also ich finde ihn natürlich schon, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt, ne, dann ist das natürlich der sehenswerteste Film überhaupt. Also er beruht auf einer Schlacht aus dem Koreakrieg. Laurence Olivier spielt den General Douglas MacArthur, den du sicher kennst als Planer von D-Day und so. Ja, und warum ist dieser Film schiefgegangen? Also wenn man sich den Film heute ansieht, ich würde sagen, ist er nicht sonderlich viel schlechter als andere, eher unbekanntere, schlechtere Kriegsfilme. Aber das Ding ist halt, dass er damals ein Riesenproduktionsdesaster war und dass er halt trotz dieses Casts nicht wirklich überzeugen konnte. Und dann ist er von den Kritikern zerfleicht worden. Weil ich glaube, bei der Produktion sind Leute draufgegangen. Es gab einen Riesenskandal, weil irgendjemand, der von einer südkoreanischen Sekte oder so weiter den Film finanziert hat, der da ganz eigene Sichtweisen mit reingebracht hat. Und da ist dann allerhand Scheiße passiert während des Drehs. Und dann wurde er halt so irgendwie mehr oder minder abgegeben. Und alle sagten ja, Laurence Olivier, das ist die schlechteste Performance seiner Karriere gewesen. Ich habe mir den Film angesehen. Ich finde, Olivier ist in manchen Stellen wirklich gut und überzeugend sogar. Aber es ist halt so ein typischer Film, weißt du? Der nicht wirklich überzeugt. Und dann gibt es so Szenen, die kommen auch eher lächerlich daher. Ich sag's mal so, man hat nichts verpasst, wenn man ihn nicht gesehen hat, aber so den Ruf als einen der schlechtesten Filme aller Zeiten finde ich nicht unbedingt gerechtfertigt. Das ist auf jeden Fall mal so ein Ding, das muss ich mir merken, weil das klingt ja schon, allein was du sagst, da sind Leute draufgegangen beim Dreh, also das klingt so kontrovers, da sollte ich auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ja, ich habe den gefunden auf YouTube, weil ihn da irgend so ein Militärkanal hochgeladen hat. Aufgeteilt in 14 Teile. Wie gesagt, wenn man den Hintergrund kennt, kann man sich den durchaus angeben, um zu sagen, hey, ich habe ihn schon gesehen. Da kommt man weder nicht sonderlich gut noch in einem trashigen Sinne unterhaltsam. Also für einen Kriegsfilm ist er sogar eher langweilig. Ich weiß nicht genau, wie sich die Geschichte im Koreakrieg zugetragen hat. Da ist schon an einigen Stellen sehr viel Pathos bei und du hast halt Douglas MacArthur, er soll, glaube ich, irgendwie eine Rede halten, beziehungsweise irgendwie einen Angriff koordinieren, aber der macht dann so eine Art Krise durch persönlich und muss dann irgendwie spirituell auf den richtigen Weg kommen, das wird dann halt auch gezeigt. Aber ich fand das nicht unbedingt schlecht zu sehen, wie du da einen erfolgreichen General hast, der in Tokio sitzt und erstmal mit seiner Frau redet und gar nicht weiß, wie er mit der Situation so richtig umgehen soll. Und Toshiro Mifune ist das, was mich am meisten verwundert hat, weil Anfang der 80er hatte Mifune so eine Phase, da ist er in Hollywood-Filmen mal aufgetaucht. Und es sind irgendwie nie wirklich die großen Dinger gewesen, von denen man hätte sagen können, okay, damit hätte er sich abseits der japanischen Klassiker, der er gedreht hat, im Westen noch einen großen Namen machen können. Er ist halt in den schon aufgetreten und er ist in 1941 von Steven Spielberg aufgetreten.